Die Frage, die ganz am Anfang steht, lautet: Was tun Sie, um besser vorbereitet zu sein als Ihr Gegenüber? Die richtige Vorbereitung ist das A und O für erfolgreiche Verhandlungen. Selbst wenn Sie ein mit allen Wassern gewaschener Verhandlungsprofi sind, mit rhetorischen und dialektischen Fähigkeiten reichlich gesegnet und mit einer überzeugenden Körpersprache ausgestattet. Was bleibt davon, wenn Ihre Gesprächspartnerin Ihre Hausaufgaben gemacht hat und besser vorbereitet ist als Sie? Die richtige Vorbereitung ist einer der drei wichtigsten Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Verhandlungen. Deshalb nimmt die Vorbereitung in diesem Audioseminar auch einen erheblichen Teil ein. Und in meinem Workshop können Sie einzelne Aspekte der Vorbereitung gezielt üben. Ich habe das Kapitel über die Vorbereitung in zwei Abschnitte aufgeteilt. Zuerst geht es darum, das Spielfeld zu bestimmen, also alle Rahmenbedingungen zu klären. Und dann geht es darum, die Spielzüge zu planen, mit denen Sie Ihr Ziel erreichen wollen. Das Spielfeld bestimmen. Stellen Sie sich jetzt mal ein großes Rasenfeld vor. Das ist das Spielfeld für Ihre Verhandlung. Das Spielfeld ist eingegrenzt und es gibt zwei Zugänge. Wir gehen jetzt von zwei Verhandlungsparteien aus. Ein Zugang rechts, ein Zugang links. Von rechts betreten Sie das Spielfeld, von links die andere Verhandlungspartei. Nur auf diesem Spielfeld kann es eine Lösung geben. Für jeden Verhandlungspunkt gibt es auf dem Spielfeld eine kleine Fläche, auf der Sie sich einigen können. Ganz entscheidend ist jedoch die Frage: Was spielen Sie auf diesem Rasen? Worauf bereiten Sie sich vor? Denn das bestimmt Ihre Strategie, Ihre Teamaufstellung, Ihre Zieldefinition und letztlich Ihre Ausrüstung, also mit welchen Werkzeugen Sie verhandeln. Geht es um ein Fußballspiel oder um Rugby? Oder vielleicht eine Partie Rasenschach? Wissen ist Macht. Sie brauchen Informationen über Ihr Angebot, den Markt, Ihren Verhandlungspartner. Wissen ist Macht. Sammeln Sie Informationen und bewerten Sie diese. Setzen Sie nichts voraus, fühlen Sie sich nie zu sicher. Eine kleine Geschichte dazu. Ich hatte vor einiger Zeit ein erstes Gespräch mit dem Leiter der Abteilung für Training und Personalentwicklung in einem großen Unternehmen. Es ging um ein konkretes, langfristiges Projekt, für das ich die speziell geforderte Qualifikation hatte. Wir wurden uns recht schnell über vieles einig. Auch das Honorar schien geklärt, genauso wie die ersten Einsätze bereits angedacht wurden. Zum Ende blieb nur noch die Bitte, mich einige Wochen später mit zwei angestellten Fachtrainern zusammenzusetzen. Ich setzte voraus, dass es dabei um Details der Zusammenarbeit gehen würde und ging entsprechend motiviert in dieses Gespräch. Für die beiden Kollegen ging es jedoch um die grundsätzliche Frage der Zusammenarbeit. Statt eines netten Freundschaftsspiels erwartete mich ein Rugby-Spiel mit voller Härte. Wenn Sie etwas verkaufen wollen, müssen Sie genau wissen, was gerade auf dem Markt ist, in welchen Qualitäten und Quantitäten und zu welchen Preisen in der jüngsten Vergangenheit Abschlüsse erzielt wurden. Wenn Sie etwas kaufen wollen, spezifizieren Sie genau, was Sie kaufen wollen und machen Sie dann eine Analyse des Angebotes. Wollen Sie eine Gehaltserhöhung, dann tragen Sie alle Informationen über Gehälter in vergleichbaren Positionen zusammen und sammeln Sie über Monate alle wichtigen Details aus Ihrem Arbeitsbereich. Welche Projekte haben Sie erfolgreich abgeschlossen? Wie viel Geld haben Sie dem Unternehmen gespart? Wie viel Umsatz haben Sie generiert? Und so weiter. Nachdem Sie das Verhandlungsobjekt definiert und analysiert haben, sammeln Sie Informationen über Ihren Verhandlungspartner, das Unternehmen, die Entscheidungsträger. Wie steht das Unternehmen Ihres Verhandlungspartners derzeit da? Gibt es Liquiditätsprobleme? War etwas in der Presse? Und mit wem werden Sie verhandeln? Nutzen Sie die vielfältigen Informationsquellen, die es heute im Internet gibt. Insbesondere in den Social Networks wie Xing, Facebook und anderen können Sie entscheidende Informationen über Ihren Verhandlungspartner bekommen. Und gibt es im Hintergrund Personen, die die Verhandlung beeinflussen? Wie kommen Sie an diese heran? Und damit kommen wir wieder zum Thema Strategie. Außer Ihrer persönlichen Strategie für Kaufen oder Entscheiden gibt es ja auch eine Verhandlungsstrategie für die konkrete Situation. Mit dieser Strategie wird ein grundsätzliches Muster für die nächste oder auch für alle künftigen Verhandlungen festgelegt. Die Inhalte einer Verhandlungsstrategie sind zum Beispiel: Wird eine Machtposition ausgenutzt? Wer führt welche Art von Verhandlungen? Wie viel Freiraum haben die Verhandler? Wer kann welche Zugeständnisse machen? Wer trifft am Ende die Entscheidungen? Welche Entscheidungsbefugnis haben die Verhandler? Welche Taktik wird angewendet? Wann geben wir in der Verhandlung ein Angebot ab? Wann stellen wir unsere Forderungen? Das Spannende ist, von außen ist oft gar nicht mehr klar zu erkennen, ob diese Strategien bewusst geplant sind oder aus Erfahrung entstanden. Für jede einzelne Verhandlung oder auch als grundsätzliche Unternehmensstrategie lassen sich drei Verhandlungsstrategien unterscheiden. Da ist einmal die dominante Strategie, also Win-Lose, ich gewinne, mein Gegenüber verliert. Die ausgleichende Strategie, das wäre Win-Win. Und eine weiche, nachgiebige Strategie, Lose-Win. Ich gehe also, um zu verlieren, in die Verhandlung. Nach dem bisher Gesagten sollte Win-Win die Strategie der Wahl für die meisten Fälle sein. Aber bedenken Sie dabei, Win-Win bedeutet nicht, dass wir den Kuchen in der Mitte teilen und auf Unentschieden spielen. Eine Frage: Welche Strategie wird in Ihrem Unternehmen eingesetzt? Kennen alle Mitarbeiter, die Verhandlungen führen, die grundsätzliche Unternehmensstrategie und wenden diese auch an? Um die Strategie festzulegen und die dazu passenden Werkzeuge auszusuchen, beantworten Sie sich folgende Fragen. Wie stark ist unsere, meine Position wirklich? Welche Abhängigkeiten gibt es? Wie wichtig ist die Beziehung? Um welchen Zeithorizont geht es? Wie kann ich meine Position stärken? Welche Alternativen habe ich? Worum geht es genau? Und was ist das Ziel? Und einige dieser Fragen werde ich in den folgenden Abschnitten näher beleuchten. Worum geht es genau? Gerade wenn Sie für sich selbst verhandeln, ist die erste Überlegung, die Sie anstellen sollten, wofür genau wollen Sie verhandeln? Was ist der eigentliche Grund? Nehmen wir an, Sie wollen eine Gehaltserhöhung. Geht es wirklich um 10% mehr oder geht es um Anerkennung? Geht es um Gerechtigkeit, weil Sie weniger bekommen als Ihr Kollege oder um Ihre gute Arbeit? Finden Sie ein Motiv, das etwas mit Ihnen ganz persönlich zu tun hat. Dieses Motiv ist manchmal verborgen hinter dem vordergründigen Wunsch. Und wenn Sie wissen, worum es jetzt wirklich geht, dann legen Sie Ihre Ziele fest.